Zeit, komm ich nach Haus. Ich geh zu meinem Kühlschrank, so da sieht's mit aus. Ich frage mich, wo ist mein Bier? Denn es ist schon kurz an vier. Ich renne schnell zur Kneipe hin, wo ich zu Hause bin. Run, run, Rock'n'Roll. Ich taub mich ins Delirium. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll. Hinterher. Das Ganze schweigen, das fällt mir schwer.